Du wirst, was deine Eltern sind. Warum unsere Schulen daran scheitern, allen Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen und was wir dringend ändern sollten. Bildung ist in Deutschland heute Glückssache. Wer das Glück hat, in die richtige Familie geboren zu werden, hat gute Karten, sonst sieht es schlecht aus. Wir beide hatten Glück bei dieser Lotterie der Lebenschancen. Wir stammen aus der sogenannten Mittelschicht, aus bildungsbürgerlichen Familien. Bei jedem von uns standen zu Hause ziemlich viele Bücher, abends sahen wir die Tagesschau und wenn wir in der Schule Hausaufgaben aufbekommen hatten, hat meist jemand darauf geachtet, dass wir sie auch erledigten. Es hat jemand dafür gesorgt, dass wir auf Schulen gehen konnten, an denen die Lehrenden auch die Ressourcen hatten, uns zu unterstützen. Unsere Eltern hatten Zeit, uns bei den Hausaufgaben zu helfen und sie waren aufgrund ihrer eigenen Bildung auch dazu in der Lage. Sie hatten selbst die Erfahrung gemacht, dass Lernen funktioniert. Sie konnten uns motivieren, durchzuhalten, auch wenn es vielleicht mal keinen Spaß machte, weil sie selbst erfahren hatten, dass es sich lohnt. Zusätzlich ist Deutsch ihre Muttersprache und sie konnten darum selbstbewusst einschreiten, wenn sie der Meinung waren, dass bei uns in der Schule etwas nicht ganz rund lief. Diese Unterstützung hat unseren schulischen Erfolg begünstigt und uns gegen Unzulänglichkeiten des Bildungssystems immunisiert. Unsere Startchancen waren gut und wir profitieren bis heute davon. Zudem hatten wir es meist mit Lehrkräften zu tun, die zwar in der Regel viel Arbeit hatten, aber selten chronisch überfordert waren. Wenn mal ein paar Querschläger in einer Klasse saßen, gaben diese nie den Ton an. Wenn jemand doch mal Krawall schlug, hatten die Lehrkräfte genügend Ressourcen, mit ihnen so umzugehen, dass die Dynamik der Klasse insgesamt nicht kippte. Uns beiden kam es darum völlig normal vor, dass wir auf gute Schulen gehen und alle Chancen auf eine gute Bildung haben. Heute wissen wir, dass das hierzulande leider überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wir haben nicht einfach Glück gehabt, sondern als Mehrheitsdeutsche mit finanziell stabilem, bildungsbürgerlichem Hintergrund auch enorme Privilegien genossen. In keinem anderen Land in Europa hängt eine gute Bildung nämlich so sehr davon ab, wie gebildet und wie wohlhabend die Eltern sind. Und das ist nicht nur irgendein Problem. Es zementiert Ungleichheit, Ungerechtigkeit und befeuert den Fachkräftemangel, weil Ressourcen von Millionen Kindern nicht genutzt werden. Wir lösen das Wohlstandsversprechen nicht mehr ein. Eine der wichtigsten Grundlagen für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland ist das Wohlstandsversprechen. Details dazu findet ihr im Kapitel über die Vermögensverteilung, daher hier nur kurz der Kerngedanke. Unsere Gesellschaft besteht darauf, dass alle Menschen die Chance auf einen fairen Anteil am Wohlstand des Landes haben. Damit verbunden ist der Glaube an das Leistungsprinzip. Welchen Anteil am Wohlstand Menschen bekommen, hängt im Kern von ihrer persönlichen Leistung ab. Nicht die soziale Herkunft oder das Einkommen der Eltern soll dabei über den eigenen Beruf und damit über die eigenen Lebenschancen entscheiden. Ausschlaggebend soll das eigene Talent sein und was man mit Fleiß daraus macht. Damit das funktionieren kann, muss der Staat das Bildungssystem so gestalten, dass alle jungen Menschen, unabhängig von Herkunft und Status der Eltern, tatsächlich die Chance auf eine gute Bildung bekommen, fordert die Bundeszentrale für politische Bildung. Die Qualität einer Demokratie lasse sich nicht zuletzt daran messen, wie gut es dem Gemeinwesen gelinge, Ressourcenunterschiede der Kinder auszugleichen. Von Bildung hängt nämlich so gut wie alles ab. Gut gebildete Personen sind gesünder und haben eine durchschnittlich höhere Lebenserwartung als geringer gebildete, schreiben die Bildungssoziologin Jutta Almendinger und der Bildungsrechtler Michael Vrase. Außerdem zeigten gut gebildete Menschen eine höhere Resilienz und brächten sich deutlich häufiger und intensiver in soziale und politische Prozesse ein. In Zeiten hoher Umfragewerte für verfassungsfeindliche Positionen gewinnt ein weiterer Aspekt an Bedeutung. Je besser das Bildungsniveau, desto weniger neigen Menschen zu rechtsextremen Einstellungen.